Du bist ja jetzt der Prinz und du rufst ja eigentlich hier an. Geht dann also mit dir los. Ja, warte mal, lass mich mal gemütlich hinsetzen, bitte. Ja. Und die Überschrift, Ich glaube, das ist viel besser, das wegzulassen, oder? würde ich auch Wenn sagen, ich einfach. einfach, ich fange einfach an mit Berger Genau. und dann sagst du, ich sag das nur, damit sie sich lang und so. Ja, ich glaube, so ist das gut. Berger? Ich sag das nur, damit Sie sich langsam ärgern. Mit mir wird nicht rumgefickt, ja? Ihr schweißdreckiger Arsch wird gefickt von mir, bis ich nicht mehr lebe, ja? Reden Sie mit allen Menschen so, königliche Hoheit? Nur mit Arschlöchern wie Journalisten. Nur mit Journalisten. Sie kennen mich ja. Sie wissen, was Ihre Scheißzeitung macht. Und wenn Sie Ihre Zeitung verkaufen wollen, dann machen Sie das nicht auf meine Kosten. Schneiden Sie mit. Schreiben Sie morgen in der Zeitung, der Prinz von Hannover ist wütend, weil die Bild-Zeitung wieder mal Scheiße macht, ja? Scheiße. Wir berichten über die Ereignisse. Wir machen ja keine Ereignisse. Es gab keine Ereignisse. Wenn Sie sagen, und ich lese in den Zeitungen, das wird mir zugeschickt aus der ganzen Welt, ich würde einen Rassenhass kreieren in Deutschland wegen Türken und Deutschen, ja? Wissen Sie, was Sie kriegen? Sie wissen gar nicht, was Ihnen blüht, Frau Berger. Keep your arse together. Sie werden seitlich gefickt. Ich wusste gar nicht, dass man so spricht in den königlichen Kreisen. Haben Sie aufgelegt? Sie machen alles kaputt in Deutschland. Machen Sie denn alles richtig? Sie mit Ihrem fetten Arsch. Sie kennen mich doch gar nicht. Also genau, mitschreiben. Frau Berger, Sie haben ausgespielt. Die Scheiße geht nicht vorbei, denn Sie wird morgen wirklich gefragt, wer das Bild gemacht hat und wo es gemacht worden ist. Ob ich dahin gepinkelt habe oder nicht, finden wir raus morgen. Wir finden morgen raus, wo das Bild gemacht worden ist. Und dann gibt's Super Action. Was gibt es denn? Dann gibt es eine Action, das glaubst du gar nicht. Denn wissen Sie was, wenn die Türken sagen, ich habe ihr Ding, bedingst, ich weiß nicht was, wie beschuldigt, ich habe da reingepinkelt, Frau Berger, Sie wissen gar nicht, was für eine Scheiße Sie machen. Und was dann? Wie, was passiert dann? Also schreiben Sie mit, telefonieren Sie mit. Ich muss es noch ganz laut sagen, Ihre Fotze, Ihr dreckiges Arschloch wird so gefickt, das glauben Sie gar nicht, okay? Was? Und was sagt Ihre Frau dazu? Meine Frau ist hier und freut sich. Meine Frau ist sehr elegant, wie ich. Nur Sie, Sie sind unelegant. Sie haben eine Dreckszeitung. Schämen Sie sich gar nicht vor Ihrer Frau, von solchen Ausdrücken Gebrauch zu machen? Die versteht das doch alles gar nicht. Meine Frau weiß ganz genau, wie dreckig diese Dreckspresse ist. Die würde noch dreckigere Ausdrücke gebrauchen, wie Sie oder ich. Schreiben Sie das mit. Schweinejournalisten, Parasiten der Gesellschaft, ja? Von wo rufen Sie überhaupt an, königliche Hoheit? Damit Sie wissen, ich gehe jetzt Ihnen nach. Ich komme jetzt der ganzen Sache nach, von diesen Schweinen, ja. Nie wieder kommt irgendein Arschloch von Ihrer Scheißpresse in die Nähe von mir, ja. Nie wieder. Sie müssen sich vorsehen. Wir haben jetzt Sicherheitsdienste, weil wir glauben, dass Sie auch noch Leute umbringen. Stellen Sie Ihr Band an. Möchten Sie, dass ich es anstelle? Das ist doch Ihre Schmutzarbeit, ja. Geben Sie mal ganz Ohr, als ordinärer Journalist mit der dicken Fotze Folgendes. Sie machen Sie persönlich verantwortlich für alles. Für alle Publikationen, die weltweit rausgehen. Für alles, was weltweit rausgeht, machen wir Sie persönlich verantwortlich. Vielleicht sollten Sie doch mal mit dem Chefredakteur sprechen. Dazu sollte Ihr Mut reichen. Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen. Sie sind ein Stück Dreck. Hervorragend. Okay. Zweiter viel besser, und dann schneiden wir das einfach da die kleinen Versprecher raus. Ich glaube auch, oder? Ja.